sie fließt, wie Wind in einem Strom, wie Wasser wohlig warm erfrischend weich, ein Hauch der streichelt Seele, Herz und Geist. Liebe umgibt, durchdringt mit Reinheit sanft, der Schmerz erliegt der Heilung leicht, die Freude frönt sich selbst, das Wimmern macht dem Jauchzen Platz, die Liebe fliegt ins Nest. Dort ist ihr Hort, Heimat und Heim, Haus unseres Herrn, Herr der Heerscharen. Liebe verliebt sich in liebende Menschen, die trachten zu lieben, das Gute zu tun, die Decke des Menschen wie sich selbst mit Liebe zu bedecken, der König unserer Liebe. Ist Jesus Christus.